Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Bei Compact. Bei Compact. Kompakt, fest und undurchlässig. Wer umzieht, weiß, wovon ich rede. Du kannst nicht alles wahllos in irgendeine Kiste werfen und hoffen, dass die Dinge nach, sagen wir, 300 Kilometern Fahrt halbwegs heil wieder herausgeholt werden können. Du musst kompakt packen, so wie ein Abwehrverbund bei einem Fuß- oder Handballspiel kompakt stehen muss. Aber bei einem Adjektiv und sei es noch so gut gemeint, kompakt kannst du nicht sein. Kompakt. Geben wir doch einfach der ersten Silbe den Betonungszuschlag und schon landen wir bei einem Dreiklang aus Plattenlabel und Vertrieb, Plattenladen und Künstlerbooking. Kompakt. Die gleichnamige Firma mit Sitz in Köln feiert genau genommen bereits seit März dieses Jahres ihr 20-jähriges Bestehen. Glückwünsche dazu aus aller Welt. Sogar Musikzeitschriften, die üblicherweise Bands wie Green Day oder Depeche Mode aufs Titelblatt lancieren, schickten vor kurzem noch ihre Leute vorbei. Dabei hat sich Kompakt im ursprünglichen Sinne elektronischer Musik verschrieben, genauer Techno. Das gilt bis heute, wenngleich natürlich inzwischen viele musikalische Facetten hinzugekommen sind. Mehrfach in den letzten Monaten hatte ich Kompaktplatten zu Hause aufgeschichtet und etwas ratlos überlegt, wie ich dieser Company, dieser Idee und letztlich einem eingeschworenen Team aus immerhin 27 Leuten innerhalb einer Stunde auch nur ansatzweise kompakt gerecht werden könnte. Schwierig. Sehr schwierig. Dann, heute, um exakt zu sein, kommt mir eine Idee. Ich fahre jetzt zum Kompakt-Quartier in der Kölner Weidenstraße und schaue mir das Treiben dort einfach einmal einige Stunden an. Bei Kompakt. We'll be right back. Vor 6 oder vielleicht auch 7 Sommern hat dieser Titel, den ich hier im Hintergrund noch ein wenig weiterlaufen lasse, viele Menschen an vielen verschiedenen Orten einen ganzen Sommer lang glücklich gemacht. Beautiful Life heißt dieser Track und stammt von Guy Borato. Einmal mehr ein Titel aus dem umfangreichen Kompakt-Veröffentlichungsfundus, der sich natürlich in 20 Jahren angesammelt hat. Kompakt. Als ich gegen 15 Uhr das Ladenlokal betrete, steht ein Mann namens Geo hinter der Ladentheke. Ich kenne Geo bereits von vorherigen Besuchen als ausgesprochen kundigen Tippgeber hier im Laden, als DJ, der, als ich ihn zuletzt hier antraf, sich gerade aufmachte, nach Südafrika zu fliegen, und übrigens auch als Wanderer. Geos Revier ist die Eifel. 36 Jahre ist er alt, eigentlich wollte er mal Geographie und Geologie bis zum Ende durchstudieren in Bonn, was er auch kurzzeitig tat. Dann allerdings führten ihn seine Wege statt in den Hörsaal zunehmend in den Compact Record Shop. Zunächst als Kunde, der für seine DJ-Sets hier Platten suchte, dann ganz. Geo ist jetzt seit 13 Jahren bei Compact. Was ist dir wichtig, Geo, frage ich. Bei uns wird nichts exklusiv für gute Freunde unter der Ladentheke versteckt. So wie in London oder anderen Metropolen, wo du als Fremder an die richtig guten neuen Sachen oft erst gar nicht drankommst. Wichtig ist mir auch, dass meine Tipps hier richtig sitzen, sagt er, der jeden Dienstag weit vor der Ladenöffnung bereits hier ist und bis zu 300 Soundfiles abhört. Neuheiten, die schon Tage später hier im Laden an der Wand stehen können. Wenn ich abends unterwegs bin, beobachte ich zum Glück oft genug DJs, die gerade einen Track spielen, den sie Stunden vorher noch hier gekauft haben, sagt er. Und dann bin ich zufrieden. Auch Sarah ist zufrieden. Sie, zuständig für Lizenzabrechnungen, kommt aus einem Nachbarraum, legt Geld neben die Kasse und verschwindet mit einer CD von Gregor Schwellenbach. Der Komponist, Pianist und auch Kontrabassist hat sich von der eher klassischen Warte aus kommend durch 20 Jahre Kompakt-Veröffentlichungen gespielt. Titel: Gregor Schwellenbach spielt 20 Jahre Kompakt. bei Kompakt. Munja, 24 Jahre alt, kommt eigentlich eher vom Indie-Rock. Ist hier bei Kompakt vor circa 4 Jahren eher zufällig gelandet, fühlt sich richtig wohl. Zuständig ist sie für Promotion. Sie versucht also, Kompakt-Veröffentlichungen in die Presse, in Blogs oder aber natürlich auch ins Radio zu lancieren. Deutschlandweit. Vom Kompakt-Büro in Berlin aus kümmert sich Labelmanager John Barry um den ebenfalls wichtigen britischen Markt. Mit einer ganzen Reihe von weiteren Kompakt-Lan sitzt Munja im ersten Stock des Kompakt-Gebäudes hier in der Werderstraße. Ein nicht zu großes Großraumbüro, ich schätze mal 200 Quadratmeter. Auf der Treppe nach oben treffen wir Martin. Der ist eher zufällig hier. Üblicherweise nämlich lebt er in Tokio und betreibt von dort aus das sogenannte Booking. Das heißt, Martin bucht die Kompakt-Künstler zumeist als DJs in alle nur denkbaren Clubs weltweit. Während etwa diese Sendung läuft, legt gerade das kanadische Duo Blondish vermutlich im Vista Club auf Ibiza auf. Blondish, die beiden Frauen mit übrigens tatsächlich blonder Haarfarbe, leben inzwischen in London. In 3 Tagen legen sie dann in Litauen auf, dann in der Schweiz am Samstag, wenige Tage später in Rumänien, dann Hamburg, Open Air. Luftiger, balearisch angehauchter Tech House, manchmal rauscht auch eine Twang-Gitarre durch die Klangkulissen. Und die beiden sind sehr, sehr tricky. Kennen etwa die Zombies, Britpop 1964, She's Not There. Ich konnte das nicht in letzter Konsequenz recherchieren, bin mir aber ziemlich sicher, dass dieser Titel der Zombies hier die Vorlage bildet. Bei Kompakt. Ein Besuch am Dienstagnachmittag zwischen 15 und 19 Uhr. Einige unter euch werden es vielleicht bestätigen können. Die Sonne scheint. Und das wollen wir an dieser Stelle begehen. Natürlich mit Musik des Japaners Kaito, der innerhalb des Kompakt Roasters, der Artist-Liste gewissermaßen zur Ambient-Flanke gehört und seit jeher großartige Platten veröffentlicht hat. Eine ältere Platte des Japaners Kaito, ein Album, 100 Million Love Years heißt es, daraus einer meiner absoluten Lieblingstitel, Holding a Baby. Bei Kompakt, die Sonne scheint. Ich sagte es, Munja, eben schon hier vorgestellt, stellt mich nun einigen Kollegen und Kolleginnen vor, die jeweils an ihren Schreibtischen sitzen. Das hier ist Peter, langjähriger DJ und Betreiber des Labels Boxer, welches Kompakt vertreibt. Außerdem kümmert Peter sich um Demos, die dem Label zugehen, von jungen Artists. Er ist derjenige, der so ein wenig filtert und schaut, was kann eventuell was werden und was ist vielleicht eher noch etwas für die Warteschleife. Dann ist da Mark Lensley, Der schreibt die Pressetexte, die ich übrigens hervorragend finde, mit vielen originellen Wortschöpfungen, einem guten Drive. Gerade war jener Marc unten im Laden und hat sich die neue Zwölfer des Franzosen Joachim gekauft. Auch seine eigene Familie hat französische Wurzeln, ebenso wie die von Munja. Letztes Jahr ist sie mit den Dänen von Who Made Who durch Frankreich gefahren, hat hier und da ausgeholfen, Interviews, dies und jenes checken und. Chris ist auch da, von seinem Schreibtisch aus betreibt er den Kompakt-Blog. Unten auf der Straße steht Michael Meyer, Produzent, DJ, Kompakt-Miteigentümer. Und fast von Tag 1 an dabei. Wolfgang Voigt aus dem Gründerteam erinnert sich, Meyer sei tatsächlich der erste Kunde damals im Laden gewesen, welcher kurzzeitig zunächst noch Delirium hieß. Und er habe sich beschwert. Das Angebot damals habe am Tag 1 aus exakt 3 mit Vinyls vollgestopften Plastikkisten bestanden und eben nicht das bereitgehalten, was er, Meyer, gesucht habe. Detroit-Style nämlich. So sei er, Meyer, dem Gründungskollektiv dann beigetreten, das zusätzlich aus Jörg Burger, Jürgen Pape und Reinhard Voigt bestanden hat. Die Gründungsväter dessen also, was als Sound of Cologne sich dann in den Folgejahren internationale Geltung verschaffte. Köln, das Seattle der elektronischen Musik, auch solche Umschreibungen gab es in Anspielung auf das ehemalige Zentrum der Grunge-Musik Seattle eben. Sommerzeit, Festivalzeit. Michael Meyer kommt gerade aus Dublin. Pill, Nick Cave und auch John Hopkins war dort. Der Name dieses Briten, John Hopkins, fällt verdammt oft. Wenn der wüsste, wie viele Anhänger er hier hat. Jetzt geht's für Meyer weiter nach Korsika. Ebenfalls ein Festival. Meyer legt Vinyl auf, aber fast alle Plattenspieler haben inzwischen eine Macke, sind durchgerockt, weiß er. Trisexuell nennt er seinen aktuellen Style. CDs hat er nämlich ebenso mit im Gepäck wie sicherheitshalber auch einen USB-Stick. Jetzt will er mir sein Studio zeigen. Treppe runter. Bitte folgen. Das tue ich und frage Munja, die es nun wieder nach oben zieht, sag mal, dieser Kölsch, heißt der eigentlich wirklich so? Ja, sagt sie. Rune Reilly Kölsch. Wir alle hier können das kaum fassen. Denn bitte bedenke, unser Künstler Rune Reilly Kölsch ist Däne. bei Kompakt. Der Däne Kölsch hier mit seinem meines Wissens Debütalbum, das soeben erschienen ist, 1977, heißt es, daraus der Titel Goldfisch. Unten im Keller des Kompakt-Hauptquartiers befinden sich 4 Studios. Eins gehört Michael Mayer, ein weiteres Wolfgang Voigt, eins dann, das sich dessen Bruder Reinhard mit Jürgen Pape teilt und ein viertes, in dem Jörg Burger sitzt. Der ist übrigens auch gerade da, die Tür seines Studios steht offen und ich sehe 3 elektrische Gitarren. Als Mayer nun sein Studio öffnet, erblicke ich als erstes sein Saxophon. Perkussionsinstrumente, 3 leere Rotweinflaschen, ich produziere nachts, sagt er, und natürlich Keyboards, alte Synthesizer. Der Moog Prodigy, der Moog Source, dazu ein großes 24-Kanal-Mischpult, das einst in der Stadthalle Mülheim an der Ruhr gestanden hat. Ersteigert, sagt Mayer, bei eBay. Dann folgt eine gelassen vorgetragene Lehrstunde in Sachen Technik, Equipment, die bei mir erst noch sacken muss. Das hier ein MFB 522. Ein handlicher Nachbau des 808 Drumcomputers. Logic-Programm, Presets und die ganze Nerverei des Durchklickens. Sampling, immer noch und immer wieder, sagt Mayer. Früher konntest du Ricky Martin, Kylie und Madonna in einem Song samplen. Heute lässt du das besser bleiben, sagt er, der rund 60 Mal im Jahr auflegt. Ich habe noch nie im Leben aufgelegt, sagt wenige Minuten später Wolfgang Voigt, der mich in sein Studio nun führt. Er, geboren 1961, sei oft gefragt worden, wann legst du auf? Und habe geantwortet, ich lege nicht auf, ich trete auf. Voigts 80er-Jahre-Jahrzehnt ist zunächst geprägt von britischen Bands wie Skritti Politti, Culture Club, ABC. Dann kommt Acid House und Voigt erkennt darin eine Art Nachhall des Phänomens Punk. Muss gerade stutzen, ABC, amerikanische Band, wenn ich das richtig behalten habe. Sorry für den kleinen Dreher. Du kannst mit einfachen Mitteln große Wirkungen erzielen. Heute umschreibt er seine Tonkunst als ambiente, neoklassische Kunstmusik. Er schreckt vor atonalen Klangbündelungen nicht zurück, arbeitet gerne mit verdrehten, unverständlichen Stimmen, benutzte zuletzt ein Hörbuch mit Werken des Dichters Franz Kafka und erzeugte auf seinem 2011 erschienenen Album Kafka Tracks geradezu klaustrophobische Stimmungen. An Voigt beeindruckt mich seine Klarheit. Er weiß, was er tut. An meinem Bassdrum-Sound habe ich in den letzten 20 Jahren kaum etwas geändert, sagt er. Die 808 Bassdrum stimmt einfach. Und irgendwann wird so etwas auch gar nicht mehr diskutiert. Die ambiente neoklassische Kunstmusik, wie er sie selber nennt, des Wolfgang Voigt, der vor 3 Jahren auf einer Ambient Compilation diesen Titel hier namens Rückverzauberung veröffentlicht hat und sich jetzt dieses Begriffes erneut bedient, allerdings in völlig anderer Funktion. Er nennt sein künstlerisches Alter Ego nämlich genauso Rückverzauberung und sieht es als eine eher abstrakte Fortsetzung seines Alter Egos Gas, das er zwischenzeitlich eingestellt hat. Davor, das will ich auch sagen, damit es keine Missverständnisse gibt, natürlich ist Wolfgang Voigt nicht unter die Advanced Drum and Bass Produzenten gegangen. Das nämlich haben wir davor gehört, einen brandneuen Titel von ASC und Synchro namens Borderline, den ich heute im Laden entdeckte und unbedingt mit nach Hause nehmen wollte. Bei Kompakt. Jetzt mal wieder die Treppe vom Keller aus hoch ins Erdgeschoss und dann durch eine Stahltür hinein in eine Art Lagerraum. Hier kümmern sich Jo Sauerbier und Dennis Stockhausen um den wahren Ein- und Ausgang. Die beiden packen Platten kompakt in Kartons, verkleben und adressieren sie und warten darauf, dass unterschiedliche Versanddienste das Zeug abholen und dem Empfänger näher bringen. Der wiederum kann in Herne sitzen oder aber auch in Japan. Sauerbier und Stockhausen arbeiten auch als DJ-Team. Sie nennen sich Stock Sauer. Anfang September spielen sie in Berlin. 20 Jahre Kompakt werden dort in der Panorama-Bar und auch im Berghain gefeiert. Ja, Köln und Berlin. Beide Städtenamen fallen immer mal wieder in einem Atemzug. Vor 6-7 Jahren etwa hat es eine spürbare Absetzbewegung von Köln aus in Richtung Berlin gegeben. DJs, Produzenten verschwanden. Der ganze Minimal-Sound war plötzlich nicht mehr en vogue. Zu beliebig, urteilt Wolfgang Voigt und meint damit womöglich auch die Explosion der Digitalveröffentlichungen, die gänzlich ungefiltert den Markt überschwemmen konnten und immer noch können. Trotzdem, wen ich hier auch frage an diesem Nachmittag, jeder versichert mir, dass die Talsohle durchschritten ist. Es gibt wieder mehr Clubs, gerade in der eigenen Stadt, mehr DJs, die Jüngeren unter ihnen spielen vermehrt auch Vinyl. Und Dennis Stockhausen sagt, Icke bin echt stolz, für dieses Label hier in Köln zu arbeiten. Icke, Dennis Stockhausen ist eigentlich Berliner. got myself. I'm so addicted. I'm so addicted. Kompakt. Vor dem Gebäude stellt ein junger Kerl gerade sein Fahrrad ab und geht in den Laden. Ich meine, ihn schon einmal gesehen zu haben. Als er bereits schon wieder verschwunden ist, stellt sich dann heraus, Marvin Horsch ist sein Name. Er ist Mitglied der hochgehandelten Kölner Indie-Band Woman, aber eben auch Mitglied einer sogenannten Techno-Freundschaftsgemeinschaft. Dorfjungs nennt die Crew sich und ihr noch recht junges Label, dessen Platten von Kompakt vertrieben werden und gerade eben womöglich ihren Weg Richtung Japan genommen haben. Der Fahrer vom Versanddienst nämlich wirft jetzt den Motor an und braust davon. Und was er da gerade geladen hat, klingt, wenn man es oder aber sie die Schallplatten eben auf einen Plattenteller legt, anders als das, was noch vor 20 Jahren an Frau und Mann gebracht wurde. Begriffe wie Acid und Breakbeat prangen auf alten Flyern, die aus jener Zeit übrig geblieben sind und nun in einer Vitrine ihren Ruhestand genießen. Viele neuere Kompakt-Veröffentlichungen haben eine Stimme. So wie gerade gehört, etwa ein neuer Titel von Terra Nova aus der Painkiller-EP Wunderbar, gemeinsam mit der Sängerin Jennifer Cardini. Gesang. Offenbaren Pop-Potenzial. Driften schon seit frühen Justus-Könke-Tagen auch gerne mal ins Schlagerhafte. Oder aber glänzen mit Tropical Beats erinnert sei an die großartige Formation Rainbow Arabia aus den USA und ihre letztjährige Veröffentlichung. Kompakt ist in Bewegung und bleibt jung. Ob ich eine Nadine kenne, fragt Geo mich abschließend. Mit Doppel-A und Y. Ja, sage ich, aus Dortmund. Genau, sagt Geo. Die bringt ihre eigenen Platten hier immer selber vorbei. Und soll ich dir was sagen? Die sind blitzschnell ausverkauft. Man steckt nicht drin. Stimmt, man steckt einfach nicht drin. Hinter Geo entdecke ich nun auf einem Regal stehend eine Godzilla-Echse. Da fällt mir ein, als das Monster, wesentlich älter noch als Kompakt, vor etlichen Jahren seinen 50. Geburtstag beging, würdigte ich das mit einer dreistündigen Sendung, suchte zur anfangs bildhübschen Godzilla-Gegenspielerin eine musikalische Entsprechung und fand sie im Kompakt-Kosmos. Ein durchgeknallter Wissenschaftler nämlich hatte Godzilla-Gene mit einer Rose gekreuzt und sie erschaffen. Biollante. Nie sah ich ein schöneres Wesen als sie. Weder in Köln noch in Hagen, Hamburg, Berlin oder sonst wo. Ihr Auftauchen damals mit einem Titel von Thomas Fehlmann verbunden zu haben, nun, Etwas Besseres gab es einfach nicht. Thomas Fehlmann mit seinem Beitrag zur Pop Ambient Compilation des Jahres 2005. Bei Kompakt, Vorhang, fast. Michael Meyer hat mir ein neues Label empfohlen, sage ich Gio, eins aus New York. Gio weiß natürlich sofort Bescheid. Mr. Saturday Night, sagt er, und eilt auch schon an das entsprechende Fach. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Bei Kompakt, kompakt sie ein. Also dann, tschüss zusammen, wir verabschieden uns. Nett war's, richtig nett. Dankeschön für eure Zeit und gute Nacht. Mr. Saturday Night, abschließend.